Ja, heute ein bisschen anders als sonst, leicht chaotisch. Erstmal mit mir und ab da wird es dann auch anders und der Sendetitel passt auch nicht mehr so ganz. Aber erstmal unseren total special Gast, der gerade damit beschäftigt ist, die Titelmusik auszufaden. Öfter mal dabei, immer gerne gesehen, der Tim. Hallo. Hallo. Willkommen in der Metaebene. Ja, wir sind hier in der Metaebene und ich habe Ersatz organisiert sozusagen, aber der beste Ersatz, den man haben kann, nämlich die Jella. Schönen guten Morgen. Und den jetzt, ich darf jetzt sagen, oder? Du darfst jetzt sagen. Oh, ja. Hi. Oh, hallo. Ja, heute dann auch dementsprechend nicht Fanboys, sondern mehr so Fanpeople oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Fancrowd. Fanmenschen. Das skaliert irgendwie nicht. Ich stelle fest, der Sendetitel ist irgendwie. Stellt sich nur die Frage, wovon jetzt hier alle eigentlich Fan sind. Ja, also das muss man ja auch so mal relativieren. Dieser Fanboys-Titel, der ist ja auch schon ironisch. So. Wirklich? Ja, doch. Das kommt jetzt aber sehr überraschend. Ja, das ist sehr überraschend für manche. Das stelle ich auch immer wieder fest. Also, ja. Das ist doch super, dann ist es jetzt nämlich eine total tolle poststrukturalistische queere Performance, die wir hinlegen, indem wir Jella dabei haben. Richtig. Also du hast es eigentlich so im Sinne von so den Bedeutungswelten von Nerd und Geek und Gay und so weiter genannt. Man wird halt als solches beschimpft und fängt man einfach an, sich den Sticker einfach an die Backe zu kleben und sagen, ja, ja. Und das ist ja auch, mich doch. Es gibt dieses schöne Zitat irgendwie, dass das der Begriff Fanboys irgendwie alles Positive auf der Welt, also Leidenschaft und Dinge, für die man eintritt und Loyalität halt so in den Dreck zieht, dadurch, dass man das so negativ verwendet. Und das fand ich so als Zitat ganz schön. Und das war dann auch der Grund, warum ich das als Sendetitel damals genommen habe. Ja, toll. Hast du was Tolles ausgedacht? Ja. Das wär auch der einzige Titel, der, sagen wir mal, als Ersatz für Mobamex in Frage gekommen wäre, falls ich noch grübelte, dafür einen guten Titel zu machen. Da war ich etwas deprimiert danach, dass mir das nicht eingefallen ist. Da waren wieder die Domain-Grabber unterwegs, furchtbar. Jetzt heißt diese Sendung immer noch so komisch. Und ich deine jetzt, ja. Ja, meine. Ich habe das Gefühl, ich kriege das jetzt auch nicht mehr weg. Ja, also ich finde der Bumzakritören toll, aber ich glaube, die Diskussion willst du jetzt nicht aufmachen. Oder? Nee, wir können ja gerne drüber diskutieren, wenn das der Inhalt deiner Sendung sein soll. Das ist das Tolle an der Sendung heute, die hat einfach keinen Inhalt. Genau. Neu, jetzt auch ohne Inhalt. Jetzt Inhalte überwinden. Richtig. Ja. Inhalte überwinden, habe ich auch wieder letztens bei Wir müssen reden gelernt. Ja. Tim, wir müssen reden. Ja. Tim, wir müssen reden. Und zwar über die Republika. Das stimmt. Oder wie du so schön sagtest, AW-Publika. Ja, ein Outlook auf die... Wobei sie diesen Schimpfbegriff nicht verdient hat. Nee, gar nicht eigentlich. Also man könnte das natürlich so vermuten und unterstellen und sicherlich tun das manche Leute auch, die, sagen wir mal, mit der Größe und der Präsenz dieser Veranstaltung unzufrieden sind, weil früher war ja sowieso immer alles besser, wissen wir ja. Ja. Dass man dann eben auch so ein Derogativ heranziehen könnte. So weit finde ich das jetzt erstmal noch ganz lustig. Du bist, glaube ich, der Einzige im Raum, der wirklich alle Republikas gesehen hat, oder? Also weiß ich nicht, aber ich habe alle gesehen. Ich war auf allen. Ja. Bei mir war es die erste. Ich habe absolut keine Vergleichsmöglichkeit. Ich habe die im letzten Jahr mitbekommen. Also habe quasi jetzt so einen Vergleich, was die ganzen Räumlichkeiten angeht. Aber die Entwicklung kann ich, was die ersten Republikas angeht, nur so über das betrachten, was ich so übers Netz mitbekommen habe. Aber da die Republika, obwohl es da eigentlich gar kein Internet gibt, ja doch irgendwie viel im Netz präsent ist, kann man, glaube ich, da so ein bisschen aufmachen, wie sich das entwickelt hat. Und ich habe bei der ersten nur mitbekommen, dass irgendwie plötzlich alle in dieser Kalkscheune waren und irgendwie immer darüber getwittert haben, dass sie jetzt in der Kalkscheune sind. Also die erste Republika war wirklich geil. Mhm. Also das muss man echt nochmal sagen. Das war, ich weiß nicht mehr genau, wie viele 100 Leute da waren, aber es war für die Kalkscheune so genau die richtige Zahl. Mhm. Und naja, es waren halt so die üblichen Verdächtigen, ne? Halt so vor allem dieses ganze Blockvolk und was eben da sonst noch kulturell angedockt ist. Und das sind ja eigentlich auch alles sehr nette Menschen. Und es hatte einfach das, was so eine erste Veranstaltung haben muss. Es hatte einfach diese Seele und dieses Wir-Gefühl und dieses wir haben uns alle ganz lieb. Also das war so ein super Flausch. Mhm. Also die Atmosphäre glühte einfach. Und es war einfach so klar am letzten Tag, dass das eine Zukunft hat. Ja, das lag einfach ganz offen und nackt auf dem Tisch. Und insofern bin ich halt überhaupt nicht überrascht, wie sich das entwickelt hat. Ja, also es war auch eine Idee, deren Zeit gekommen war. Ich finde diesen Namen schon großartig. Ja, also da ist wirklich alles drin, was die Thematik eigentlich ausmacht, die dort diskutiert wird. Ne? Also sowohl eben dieser gesellschaftspolitische Anspruch, die Themen der Zeit zu diskutieren, die wirklich gesellschaftsrelevant sind, aber eben auch so dieses Publizieren und so, also das ist schon ein ganz großer Wurf. Ja, hat sich ja auch extrem entwickelt, ja. Also irgendwie erst diese Nummer im Friedrichstadtpalast und jetzt irgendwie in der neuen Location. Ja, die neue Location ist auf jeden Fall das signifikanteste Neue, was mir dieses Jahr aufgefallen ist. Also wenn man sich wer schon mal auf den letzten Republikas war, das war immer dieser große Gap zwischen den super winzigen Veranstaltungsräumen in der Kalkscheune, wo die Treppen irgendwie einen Meter breit waren und was überhaupt nicht barrierefrei war und wo der Innenhof einfach überfüllt war mit Leuten. Und jetzt die großartige Station, wo alles groß war. Und also und dann halt noch irgendwie der Friedrichstadtpalast damals, was halt einfach diese enorm mega krasse Bühne war, wo die Publikumshänge einfach niemals voll waren, selbst bei den absoluten Übertalks. Und das hat sich jetzt einfach angeglichen. Es gab halt, okay, es gab irgendwie große Säle, es gab kleine Säle, es war irgendwie so ein bisschen abgeteilt, aber es hat sich einfach mehr aneinander angeglichen. Und ich glaube, das hat halt auch, also die Räumlichkeiten haben eine realistischere Infrastruktur für die ganze Veranstaltung geboten, so. Es fühlt sich weniger heimelig an, weil es hat halt so ein bisschen eine Messe-Atmosphäre. Aber ich finde es trotzdem auch sehr gut, dass sie den Schritt gemacht haben, weil das ist einfach der Platz für das Ding ist einfach viel angenehmer. Ja. Das Platzangebot war sowieso einfach enorm und das war einfach total gut, weil man hatte so das großartige Gefühl von, es sind unglaublich viele Leute da, aber es ist einfach nicht überfüllt. Man ist nicht so dermaßen krass einem Druck an Menschen ausgesetzt, so, sondern man kann sich da noch frei bewegen, man kann sich da noch atmen. Also ich fand die Veranstaltungslocation, was diesen Aspekt angeht, ziemlich großartig. Akustisch war es ein bisschen problematisch. Vor allen Dingen oben, weil da war halt irgendwie so dieser große Seitenflügel, wo halt irgendwie, was im Prinzip ein zusammenhängender Raum war und wo mit irgendwelchen Stellwänden und irgendwelchen, Baustellengedöns irgendwie da die Sachen abgeteilt waren. Also man hat quasi das Klatschen und die Talks von den anderen Veranstaltungen gehört. Und der Open Space, der da konzipiert war, was ich ein super geiles Konzept fand, aber das Problem war halt einfach, man hat sich da nicht verstanden, während Veranstaltungen waren. Also ich habe irgendwie, es gab da diesen komischen Landgruppen-Podcast und die Leute saßen da um diesen Tisch und ich habe nicht gehört, was die erzählen. So. Ja. Du meinst diesen Grusel-Podcast? Also, man hätte sich diese beiden Bühnen da oben im Open Space hätte man sich einfach komplett schenken müssen. Erstmal finde ich, ist 8 Tracks too much. Overflow. Ja, also das weiß nicht, wer sich das überhaupt noch alles anschauen soll. Es sind eigentlich 4 Tracks und 4 Sponsoren-Befriedigungstracks von meinem Gefühl her. 4? Okay, sagen wir, es gibt realistische 5 Tracks und 3 sind quasi Paid Content. Die hat mein Adblocker eigentlich sowieso irgendwie ausgefiltert. Was war das, diese Crowdfunding-Geschichte oder was? Ja, das auch, aber es gab halt so viel von Twitter-Coaching, Suchmaschinen-Bespaßung, Timeline-Optimierung. Auch irgendwie Themen, wo dann irgendwie, wir sind hier eine Gamification-Firma und erklären euch jetzt, wie Gamification funktioniert. Aus einer Business-Perspektive heraus, was ich halt auch überhaupt nicht interessant finde. Ja. Was auch gar nichts Neues aufgezeigt hat. Also das war halt einfach so die Grundlagen, die Basics irgendwie erklärt und da kam für mich überhaupt nichts bei rum. Das fand ich auch völlig substanzlos und am Ende ging es halt irgendwie mit, ja, kauft unser Produkt. Also ich bin in einen so Talk reingestolpert, weil der irgendwie sehr, sehr gut mein Beuteschema an Inhalten irgendwie getriggert und dann war es einfach nur so ein doofes Verkaufsgespräch und ich bin einfach gegangen und das war einfach... Das finde ich auch immer wieder so unverständlich, dass diese Firmen einfach auch nicht begreifen, wie man sich im Rahmen einer solchen Veranstaltung präsentiert. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man da nicht Mehrwert reintragen könnte, ne? Aber dann sind sie irgendwie gewohnt, nur vor solchen Schlipshorden zu sitzen, die irgendwie auch mit den einfachsten Begriffen nicht klarkommen und dann so einfache Mantras runterbeten mit: Das ist gut, kaufe jetzt. Ich fühlte mich nach diesem Talk, als hätte ich aus Versehen auf so einen Spam-Link geklickt. das Spamlink zum Reinsetzen. Ja, genau. So. Und dann, nein, ich wollte jetzt eigentlich kein Viagra, ich wollte hier interessante Inhalte, die mir irgendwie was bringen. Ich wollte hier aber nein. Da musste so eine Firma ihre großartige Suchmaschinenoptimierungsdienstleistung oder was auch immer das war irgendwie anpreisen. Ich habe schon wieder verdrängt, was es genau war. Aber naja. Das ist ja auch so ein bisschen, wo dieser mitunter schlechte Ruf der Republika auch herkommt, zumindest in manchen netzaffinen Kreisen. Es gibt ja schon da auch immer diese Diskussion, da trifft sich irgendwie die Elite und die SEOs und die seltsamen anderen Netzmenschen, die nicht so cool sind wie wir. Und das ist irgendwie so, das sind so die anderen. Also das ist nämlich in meiner Filterblase immer so wahr. Auf Konferenzen treffen sich immer Eliten. Also. Aber ich glaube, der Clash ist so, es gibt den Kongress, der jedes Jahr stattfindet, und der ist halt irgendwie, okay, der wirkt, als wäre er gnadenlos unkommerziell, was auch nicht hundertprozentig stimmt, aber da sind die Sponsoren schon sehr, sehr, sehr randständig und die dann vielleicht mal irgendwie ein paar Router reinstellen, damit das nicht ordentlich funktioniert. Also kommerziell funktioniert. Kein Wort, was mir einfallen würde für den Kongress. Genau. Es ist halt genau das Gegenteil, und die Republika ist relativ offensiv, wirbt ja. Sponsoren. Die haben beim Kongress, das muss man erstmal fairerweise sagen, spielen Sponsoren eine ganz andere Rolle. Genau. Ja, also das ist ein ganz anderes Verhältnis. Genau, da sind die Sponsoren diejenigen, die das Event cool finden und dann irgendwie die Hardware dahinstellen, weil sie genau. Die Nerds unterstützen wollen, so, oder die dann irgendwie sagen, ja, hier habt ihr Bandbreite, macht mal. Ja, beziehungsweise die begriffen haben, dass die eigentliche Wirkung in der Szene ausschließlich über Leistung definiert wird und nicht über Geschwalle. Genau. Das gilt eigentlich auch für die Republika, nur haben das diese Menschen noch nicht begriffen. Ja. Da müsste man mal einen Talk drüber machen, um das denen zu erklären. Das ist ein interessanter Vorschlag, finde ich. Wirklich. Also mich hat das jetzt nicht so gestört. Ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht, wenn du sagst, wie 4 Tracks waren jetzt nur für Sponsoren, also so viel war es nicht. Trotzdem, weniger Tracks wären gut gewesen, und vor allem dieser Open Space war ja eine Gelegenheit, weil das war eigentlich das, was auf der Republika immer gefehlt hat, was ich auch über Jahre immer mal angemahnt habe, mach doch da mal irgendwie einen Raum. Dann gab es halt unten da diesen Keller in der Kalkscheune, aber das war irgendwie so off und so unattraktiv, dass sich das irgendwie auch nicht so richtig entwickelt hat. Und da war das ganz gut, und ich fand auch so diese Idee mit diesen Raumteilern und so frei fließenden Stühlen sehr gut, dass man sich da im Prinzip jederzeit so einen Workshop selber zusammentragen kann, ohne dass das irgendwie groß geplant werden muss. Nur dann haben eben diese anderen beiden Tracks da gestört. Also die hätte sich einfach noch schenken können. Andererseits finde ich es auch nicht doof, vielleicht mal so ein paar leise Mini-PAs auch bereitstellt, ja, so hier wie das Bums, was hier immer irgendwie über die Demos gefahren wird, so, weißt du, dass du so auf so einem kleinen Bollerwagen so eine Minimal-PA hast, wo du so in so einem ganz kleinen Rahmen nochmal etwas Verstärkung kriegst, ohne dass das jetzt gleich alles andere erschüttert. Ja, so ein Kinderwagen-Lauti halt. Ja. Also, Kinderwagen-Lauti. Haben wir das immer gemacht. Kannst super in der U-Bahn mitnehmen und hast du dann, Ach so, ja, beim Kinderwagen, der... Da helfen dir die Leute noch beim Reintragen. Genau. Ja. Tarnung ist alles. Aber diese Open Space, ich fand das total großartig, dass es den gibt. Und ich habe tatsächlich 2 Sachen mitbekommen, wie der genutzt wurde. Das eine war, wie gesagt, dieser komische Podcast. Wir müssen renten, ja. Ja. Es gibt ja da Teilnehmer. So komisch war der gar nicht. Von dem Podcast-Händler. Nee. Nein. Das ist ja das ist nahezu schon Schwester-Podcast von Tim, oder? So ein bisschen. Was? Naja, so, die haben ja hier auch eine Zeit lang produziert, und das ist ja alles. Waren hier mal Untermieter? Ja, naja. Max macht das ja so. Da habe ich halt gesagt, kommt doch mal hier. Die Meta-Ebene. Man tut ja was für seine Mit-Podcast. Mhm. Und das, also ich habe es jetzt halb gehört, weil man kommt ja zu nichts, wenn da irgendwie Republika ist. Aber so die Hälfte, die ich gehört habe, die war sehr unterhaltsam und auch durchaus sehr, was die Diskussion angeht, sehr konstruktiv. Ich habe es geschafft, irgendwie in die ersten, glaube ich, 15 Minuten zu hören, und ich bin dann bei dem ganzen Pony-Content eingeschlafen. Hey! Weil Moment! Das war einfach sehr flauschig. Also, was ist das denn für ein Kompliment? Dein Part bin ich eingeschlafen. War super. Genau. Und jetzt auf der Fahrt habe ich irgendwie den Herrn Zeitweise, der leider nicht hier ist, falls ihr ihn nicht kennt. Schönen Gruß. Marcel an der Kassasola Merkle. Ich glaube, die kennen den, wenn die hier zuhören, im Regelfall. Aber ich wollte doch mal damit rumputzen, dass ich den Namen auswendig kann. Ja, das beeindruckt mich. Ich nicht. Ja. Ja. Den Teil habe ich gehört, und da reden sie halt über den Bundesparteitag der Piratenpartei. Und ja. Mhm. war wohl ganz schön spannend. Die Wikigeeks waren auch da. Die Wikigeeks, also die Wikigeeks, das ist, die Göttinger, der Göttinger Podcast-Cluster. Cluster. Ja, ja. Das ist so etwas, was ich so mitbekommen habe, dass so die anderen Podcasts jetzt so bestimmte Gruppen von Podcasts in Cluster zusammenfassen, im Wesentlichen auf geografischer Basis. Ja, okay, da gibt es auch Münchner Cluster. Sendeanstalten. Ja, der Berliner Cluster ist natürlich der bedrohlichste. Ja. Bin da vielleicht ein Teil von, aber bestimmt nicht der Schlossene einzige. Funkanstalten. Genau, also da werden auf jeden Fall amtliche Verschwörungen an die Wand gemalt, die natürlich nicht stimmen, aber wenn es schon so ist, dann sollen die Göttinger da auch mal in einen Topf schmeißen, die sich da zusammengerottet haben und den Anycast und die Wikigeeks miteinander verheiratet haben zum Anygeeks und so. Also sie haben so zumindest sich die Arbeit geteilt und dann vor Ort Berichterstattung gemacht, von der Republika. Die haben jeden Tag einen Podcast gemacht. So wie ich das sehe, gab es 3 Folgen, genau, die sich hier einem Tag gewidmet haben. Was an sich auch eine gute Idee ist, was ich auch erwogen hatte für die Republika, aber dann verworfen habe, weil mir auch klar war, dass wenn man da erstmal vorträgt, dann ist man ohnehin mental schon mal ganz woanders. Und dann ist ja eigentlich das Tollste auch an der Republika, wie generell eigentlich bei den Veranstaltungen, Vorträge, okay, ja. Aber ich bin da wegen der Leute, so wegen des Treffens, wegen des Redens, des Diskutierens, Gelegenheiten und so. Und ich habe so viele Gelegenheiten gehabt, da Leute zu greifen und über Sachen zu reden, die mir gerade echt am Herzen liegen. Das hat sich also von daher allein schon gelohnt. Ja, der Socializing-Faktor ist einfach das Wichtigste bei Konferenzen. Es geht mir auf ganz vielen Sachen so. Ich habe nachher immer das Gefühl, die Sachen kann ich mir im Stream oder als Aufzeichnung angucken, wobei das ja bei der Republika nicht unbedingt jetzt so stattfindet. Nur 2 oder 3 wurden aufgenommen, glaube ich. Ich frage mich, ob unser Talk irgendwie aufgezeichnet wird, aber ich werde es ja dann sehen. Ansonsten bin ich so mit dem Gefühl rausgegangen, ich habe mehr Talks gehalten als angeguckt. Wo du schon davon sprichst, dein Talk. Mein Talk zusammen. War definitiv der unterhaltsamste. Oh, ja. Also, auf jeden Fall auf der mit dem leckersten Kuchen. Definitiv, ja. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe zusammen mit Jens Ohlig und Jana Ballentin und Mode Zasselgruber habe ich einen Talk gemacht über Hackerbrausen. Muss man vielleicht auch kurz kontextualisieren, was ist denn eine Hackerbrause? Ja, da hört jetzt am besten Chaos Radio Express Nummer 175. Damals hieß es noch so, ich darf sagen. Hackerbrausen sind koffeinhaltige Genuss- und Erfrischungsgetränke, die man super toll benutzen kann zur Postprokrastination. Ja, also die Mate kommt da irgendwie als erste irgendwie ins Gedächtnis. Genau, wir haben ganz viel über die Mate erzählt. Wir haben erzählt, wo sie herkommt kulturell. Wir haben erzählt, wo sie hingegangen ist und haben festgestellt, das liegt ganz nah beieinander. Mhm. Also sie kommt aus Südamerika und hat sich dann da so verbreitet durch die Welt und ist dann wild in Deutschland umhergewandert und jetzt mittlerweile sogar in Nordamerika angekommen. Also war ein bisschen Umweg. Wir hatten auch einen entropischen Teil, wo wir irgendwie nach Zufallsprinzip irgendwelche Hackerbrausen aus dem Hackerbrause-Quartett irgendwie angezeigt haben und dann einfach mal drüber geredet haben. Und ursprünglich war so der Plan, also der Talk kam so zustande, dass Markus Beckedahl meinte irgendwie, ja, ich will, dass ihr da irgendwie hinkommt und ich kann euch auch irgendwie einen Hunderter in die Hand drücken und dann macht ihr eine geile Show. Und unser erster Ansatz war, dann müssen wir da irgendwie wohl mit live backen und so. Wir wollten ja auch ein bisschen Hands-on-Hacking-Appeal irgendwie auf die Republika bringen. Dann hat sich das aber ein bisschen als schwierig rausgestellt, weil Rauch- und Knalleffekte waren nicht so erwünscht und Backmöglichkeiten auf der Bühne waren einfach nicht herzustellen. Und dann haben wir in nächtelanger Vorbereitungskleinarbeit den Mathematen erfunden, das Neueste aus der Mathematikforschung. Das sah ein bisschen aus wie ein schwarz angemalter Umzugskarton mit einem Öltrichter oben drauf, aber es ist ein total tolles technisches Gerät. In Wirklichkeit hatte richtig Hochtechnologie. Absolute Hochtechnologie, Patents Pending. Mhm. Da kippst du oben einfach deine Zutaten rein und dann fällt unten Matekuchen raus. Auch in beeindruckender Geschwindigkeit. In total beeindruckender Geschwindigkeit und total leise, weil Lüfter los. Mhm. Wann geht der in Serienproduktion? Also ich würde da gerne einen anmelden. Ja, müssen wir mal gucken. Das ist jetzt ja quasi ein Prototyp und das kann sich nur noch um Jahrzehnte handeln. Ah, gut, okay. Aber ich glaube, wir haben schon die ersten Patentklagen am Hals, weil unser Logo sah irgendwie so ein bisschen einem Apple-Logo ähnlich. Oh ja, eine angebissene Mateflasche. Da muss man dann schon Angst haben, glaube ich. Ja. Genau. Ja, auch viereckig ist es auch, also so ein iPad ist potenziell auch durchaus verwechselbar damit. Ich muss aber sagen, ich habe da mitgenommen, einerseits schön, dass diese Mate-Folklore mal kanonisiert wurde. Ja. Und andererseits sollte es viel mehr Kuchen geben auf Vorträgen. Definitiv, definitiv. Das motiviert die Leute auch unglaublich nach vorne zu kommen. Gesagt haben sie zwar trotzdem nichts, aber der erste Schritt war damals schon getan. Im zweiten, dass sie auch noch irgendwie Fragen stellen, arbeiten wir. Hm. Und ja, es hat total Spaß gemacht. Ach ja, der Mathemat, das ist ganz wichtig zu sagen, der ist nämlich proudly made without PHP, Java, Postgres, MySQL und Perl. Das ist schön. Das ist wichtig. Meinst du die führende Blog-Software oder so? Die führende Blog-Software, die auch super toll gegen Synthflots geschützt ist. Jetzt mittlerweile. Jetzt mal hier nicht. Okay. Wir wollen ja flauschig bleiben. Ja, genau, wir bleiben flauschig. Samstagmorgen und das ist ja alles. Flauschig. Wir sind ja noch gar nicht so richtig wach. Nee. Ist genau. Dem einen oder anderen Hörer schon aufgefallen. Der Chat beschwert sich schon, dass hier kein Schwung drin ist. Ja. Aber einlullender Flausch ist jetzt allerdings auch nicht die schlechteste Charakterisierung. Ja. Mhm. Wo waren wir denn jetzt? Vorträge. Bei der Vorträge. Hast du irgendwas gesehen? Pause. Genau. Ich was gesehen habe. Ja. Hast du dir was angeguckt? Ja, es hat mich, aber meine Auswahl war mager, glaube ich. Also ich bin immer in irgendwie Sachen reingelaufen, die ich dann mal über Twitter gelesen habe, wie toll das war, was gerade parallel lief. Ja, so ging es mir auch. Du hast den holistischen Ansatz. Ich war in dem recht schlecht besuchten Vortrag von dem Falkwinge, weil ich den irgendwie noch nicht erlebt hatte, also der Piratenparteigründer aus Schweden, der ja eigentlich ein ganz guter Redner ist, wie mir schon vorher gewahr wurde über das Netz, über Videos und so. Stellte sich irgendwie als Politiker vor und meinte, es hätte ja auch eine Weile gedauert, bis er realisiert hätte, dass er einer sei, aber jetzt sei er es auch mit ganzem Herzen. Und ja, er berichtete dann so ein bisschen aus seinen Erfahrungen. Ich war leider hundemüde in dem Moment und bin schon so ein bisschen weggenickt. Das lag nicht so sehr an dem Vortrag als einfach an meiner Müdigkeit. Aber es war ganz interessant, da wird die extrem konkrete Schlussfolgerung dargelegt, wie man so Schwarmintelligenz im Sinne von eben so Piratenpartei Menschenmanagement hinbekommt, so um da eben kreativ Dinge zu machen und so seine Erkenntnisse über die Aufteilung von Gruppen, was ja auch hier in Deutschland auch teilweise übernommen wurde mit diesen Crews und so, nicht? Mhm. Man wächst bis zu 7 Leute und wenn man mehr ist, muss man sich dann halt splitten etc., weil ab einer bestimmten, wenn die Gruppen dann größer werden, dann bleiben sie nicht mehr innovativ etc. Das fand ich eigentlich sehr interessant, wenn ich bloß nicht so furchtbar müde gewesen wäre. Das ist ja auch ein Konzept, was von den revolutionären Zellen importiert wurde. Also da will ich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, weil da steckt, glaube ich, auch viel Wahrheit drin. Ne? Er sprach dann noch von anderen Gruppengrößen von 30 und 150 und da war auch so ein bisschen wieder das Law of Five drin, so immer die Verfünffachung ist so, weil ich jetzt irgendwie nicht so richtig verstanden habe oder in dem Moment nicht mitbekommen habe, für welche Organisationsform dann irgendwie diese größeren Gruppen taugen. Aber da waren eigentlich ein paar sehr interessante Ansätze drin, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Das war jetzt nicht blöd, war. Ich habe den ja auf dem Bundesparteitag auch reden sehen im Stream und da hatte aber auf mich so ein bisschen einen überromantischen, extremen, ich will jetzt nicht polemisch sagen, aber so einen sehr, sehr von sich überzeugten Eindruck gemacht irgendwie. Also ich fand das, er hat da einiges gesagt, was richtig war, aber ich fand es so insgesamt ein bisschen schon fast unsympathisch, was er auf dem Bundesparteitag gesagt hat von der Rede her. Da bin ich, glaube ich, auch relativ alleine mit. Also ich habe auf Twitter gelesen, die Rede war super. Aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, man klopft sich da gerade so ein bisschen zu viel selbst auf die Schulter. Ja, ich glaube, der Typ ist auch einfach gerade ein bisschen überdosiert. Ja. Weil er da irgendwie mal was gegründet hat vor ein paar Jahren. Und jetzt, wenn auch nicht unbedingt in Schweden, aber in Deutschland geht es auf einmal in einem Maße ab, wie er sich das selbst nicht hatte, nicht erträumen können. Ich glaube, das hat den auch irgendwie nicht unberührt gelassen. Yes. Aber ich habe die Rede nicht gesehen, keine Ahnung. Aber ich finde an sich, dass er schon ein ganz brauchbarer Rhetoriker ist. Das ist ja mal, muss sagen, seine Rede, die er da mal gehalten hat, als dieser ganze Piraten-Movement losging, weiß nicht, ob es da nur so dieses eine Video gab, wo da stand er da irgendwie vor irgendeiner Mauer mit so ein paar Leuten, als das irgendwie so ganz am Anfang war und hat da wirklich eine extrem coole Rede gehalten zum diesem ganzen Copyright und Piratenbucht-Komplex und so. Und es war schon, ich glaube, dass er schon ganz erheblich dazu beigetragen hat, mit seinen rhetorischen und vielleicht auch organisatorischen Gaben da einfach überhaupt erstmal was ins Rollen zu bringen. Weil ich glaube nicht, dass das dann hier so in Deutschland so ohne weiteres passiert wäre. Das ist mir auch gerade erst wieder aufgefallen, dass die Piraten in Deutschland gerade so an Popularität und an kochendem Bass, an Fahrtaufnahme irgendwie die schwedischen Piraten doch abgehängt haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also das meinte er ja, glaube ich, auch auf dem Bundesparteitag, dass eben so... In Schweden hat es angefangen und jetzt ist irgendwie hier Deutschland und leuchtendes Vorbild in Europa und hier so. Das zweite Mal, dass das passiert. Ja, ja. Mhm. Er war ja auch auf der Wahlparty da damals, als hier in Berlin das Abgeordnetenhaus geentert wurde, wie man in den Nautik-Metaphern so schön sagt. Wow. Ich meine, das Piraten-Movement ist jetzt das zweite Mal, dass so etwas passiert und vorher hat es das mit den Grünen nämlich auch so. Ach so, das meinst du, ja klar. Ja. Gab es auch so die Idee woanders, die dann irgendwie hier aufgegriffen und dann industrialisiert wurde. Genau. Ja, so ist Deutschland, ne? Wenn sie sich einmal was in den Kopf gesetzt haben, dass sie das dann tun wollen, dann halt auch echt im industriellen Maßstab. Absurd. Piratenindustrialisierung, interessant. Naja, aber lass mal bei der Veranstaltung bleiben. Ja. Ja, ansonsten habe ich selber noch einen Vortrag gehalten. Stimmt, das du hast einen Vortrag gehalten. Hat mich sehr eingenommen. Worüber denn? Lass mich nachdenken. Bitcoins. Britcoins. Ich arbeite ja noch in einem Umrechnungskurs zwischen Britcoin und Bitcoin. Mm. Ja, aber ich weiß nicht, was da die Leitwährung wird. Ja, ich hatte auf jeden Fall mein Share an Spaß mit Wortspielen. Ja, da, über Podcasting ging dein Vortrag. Naja, ich habe ja, um ehrlich zu sein, ich habe eine ähnliche Route ja auch schon vor einem Jahr auf der Republika eingeschlagen. Eigentlich habe ich irgendwie nochmal das vielleicht nicht genau dasselbe erzählt, aber was Ähnliches probiert. Ne? Das war so ein bisschen so der Versuch, einfach mal zu erklären, warum ich denn dieses Medium für so viele Sachen geeignet halte. Letztes Jahr habe ich mich bloß konkret auf NGOs spezialisiert. Mhm. Und dieses Jahr wollte ich eigentlich das Ding generell in so einen generellen Kontext stellen und vor allem auch explizit neben die Blogosphäre stellen. Mhm. So. Und habe ja dann auch so einen Schlachtbegriff ausgepackt mit diesem Audio-Web, ja, was eine diffuse Idee ist, so, aber die ich einfach, umso länger ich darüber nachgedacht habe, in den letzten Wochen und Monaten einfach immer interessanter finde. So. Mhm. Und habe dann auch nochmal in die Vergangenheitskiste gegriffen und mein altes Projekt da, die Villa, ausgepackt, was mir erst sehr viel später klar geworden ist, eigentlich so ein bisschen der Urauslöser meiner ganzen Audioaktivitäten gewesen ist. Verstehe. Obwohl ich damals weder da gesprochen, also ich habe da nur dran mit teilgenommen quasi, habe es programmiert so, aber ich war ja nicht die Systemstimme, sondern das war der André, der das auch ganz, ganz hervorragend gemacht hat, also da hätte ich gar nichts weiter verbessern können. Aber es war einfach dieses Erlebnis, dass man auch in Only Audio wunderbar Internet-Style kommunizieren kann, auch damals ohne Internet. Ne? Weil er halt einfach in dem System, also so ein, wer das jetzt nicht weiß, ist so ein Multi-User-Telefon-Abenteuer-Spiel, trifft es gar nicht. Environment, halt so diese klassische Idee, aus den Computerspielen so mit, man hat da halt so einen virtuellen Raum, die Räume sind miteinander verbunden und gehst nach Norden, gehst nach Süden, kommst nach da. Also so ein bisschen so diese Text-Adventure in Audio-Geschichte, wo du selber eigentlich durch das Finden von Dingen etc. irgendwas auslöst. Aber es gibt da jetzt nicht wirklich so eine geskriptete Story und dass du da jetzt irgendwas lösen musst. Hätte man da auch noch einbauen können, ist damals nicht so gemacht worden. Aber interessant fand ich halt einfach die soziale Dynamik, die sich da entfaltet hat und die große kreative Bandbreite und auch der hohe Flauschfaktor, der da einfach vorhanden war, weil die Leute eben wirklich die Stimmen haben klingen lassen und das nicht so ein olles Chatforum oder so eine Mailingliste war, wo halt immer der Ads herrscht. Und obwohl es dann auch irgendwie so Trollproblematiken gab oder die sich zumindest abgezeichnet haben, dass es sie hätte geben können, hat sich das System eben als außerordentlich trollresistent erwiesen. Und das habe ich so ein bisschen gepaart mit meiner generellen Erfahrung, dass einfach so Feedback auf Podcasts, zumindest aus meiner Erfahrungswelt her, sehr viel konstruktiver ist und angenehmer ist. So. Und ja, das habe ich einfach zusammengerührt und mit einem Einstiegsteil noch versehen, weil ich ja einfach davon ausgehen muss, dass da einfach jetzt nicht nur so Leute im Raum sitzen, die jetzt schon alles wissen und seit Ewigkeiten dieses Medium verfolgen. Mhm. Die wird es sicherlich auch gegeben haben, aber für die war jetzt nicht der Vortrag. Ja, ja. Nee, also ich habe mir auch angehört, für mich war es, aber für mich ist da nicht so viel Neues bei rumgefallen. Ja, klar. Weil ich beschäftige mich damit einfach schon lange und das ist auch sowieso. Ein Kind des Netzes. Ja. Und bin da sowieso drin und das ist Teil meines Alltags. Aber ich glaube, du hast das ganz gut vermittelt irgendwie, was an welchen Stellen das irgendwie sinnvoll sein kann. Wie bist du eigentlich auf den Titel gekommen, dieses Entdeckung der Langsamkeit? Benutzt du das schon länger? Der Langsamkeit. Wiederentdeckung. Ja, ist ein bisschen geklaut. Es gibt ja dieses Buch, was so heißt. Ach so, von okay. Steffen Nadolny. Mhm. Zu deren Inhalt ich dir gerade gar nicht so viel sagen kann, weil so lange her, dass ich das gelesen habe, aber das habe ich zumindest mal gelesen. Und das ist auch ein ganz tolles Buch, aber keine Ahnung, ich habe da nicht drüber lang nachgedacht. Das fiel mir einfach so ein und dann habe ich das ja hingeschrieben, weil es anstand, dass ich den Vortrag einreichen muss, damit ich da überhaupt eine Chance habe. Ne? Ich habe ja die Langsamkeit auch wieder entdeckt. Ich höre die Podcasts jetzt doch nicht mehr auf zweifach. Du hast sie auf zweifach das gehört? Mache ich demnächst. Schon. Die Entdeckung der Langsamkeit. Tim hat mich bekehrt. Genau. Die Entdeckung der Langsamkeit. Ich habe dann Wiederentdeckung der Langsamkeit. Ja. Also. Das ist ein schönes Buch, kann man empfehlen. Mhm. Und Langsamkeit, weil Podcasts sich halt auch Zeit nehmen können für ein genau, Thema. Genau, weil das ja, das habe ich dann auch mehrfach gebracht, immer so dieses, das ist ja so lang und wer hat denn so viel Zeit und dann immer diese mehr mit der Aufmerksamkeitsspanne, die ja so niedrig sei und die Leute würden man ja überhaupt nicht mehr mitnehmen können und was? Wenn man nicht alle 7 Minuten den Stationsjingle bringt, so. Was? Genau, wollen wir den mal kurz bringen? 7 Minuten Gelaber, ohne... Sie hören Fanboys, bleiben Sie dran. Live aus der Metaebene. Ein guter Wachmacher. Flausch ist eine Produktion des RBB. Jetzt mit mehr Flausch. Ja. Ja. Ich fand diese Erkenntnis ganz gut, dass es so eine zweite Welle an Podcasts gibt momentan. Mhm. Oh ja, da ist mir dann erst im Nachgang in einem anderen Vortrag, nämlich genau von dem Falkwinge, dann überhaupt auch noch die passende Grafik dazu geliefert worden, die ich so noch gar nicht kannte. Kennt ihr den diese generische Hype-Kurve? Nee. Hier Hype-Zyklus. Von Gartner. Ah. Ja. Mhm. Das ist eine interessante Kurve, die halt erstmal irgendwie extrem ansteigt. Also es geht los hier, technologischer Auslöser Gipfel und dann ist man relativ schnell beim Gipfel der überzogenen Erwartung. Genauso war das bei Podcasts auch. So ja, ein Jahr später gleich so, man kann Audiodateien im Internet reinstellen und runterladen und anhören. Das verändert alles. Genau, ist Radio tot und so. Ja, so danach so passiert irgendwie gar nichts, dann landet man so im Tal der Enttäuschung. Ja. Dann platzt und die Blase. Die labern ja alle nur 7 und die Stunden. Zeit vergeht und dann kommt so langsam der Pfad der Erleuchtung. Und das war so für mich so gerade die letzten Jahre, ja, wo man dann irgendwie so ein bisschen im luftleeren Raum vor sich hingepodcastet hatte und die Leute einen mal so mit so einem Blick angeguckt haben, so, okay. Tim, du machst das immer noch mit dem Podcast und so. Ja, vielleicht solltest du auch mal zum Arzt gehen oder so. Ja. So und dann sind kommt wir das, schon beim Plateau der Produktivität. Genau, und dann kommt das Plateau der Produktivität, ja, wo das so unterhalb diesen ursprünglichen Halbkurve sich auf so einem realistischen Maß einpendelt und so langsam nach oben geht und dann irgendwie die Leute drauf kommen. Und das ist irgendwie das, was ich meinte mit zweite Welle. Und das habe ich extrem wahrgenommen, so im Verlauf der letzten 12 Monate, dass einfach unheimlich viele Leute die so ihre Projekte gestartet haben, jetzt auch so mit einer neuen Werbe dabei sind auf der einen Seite, viele es überhaupt erst dann gemacht haben, aber dass auch das Echo dann eben auch anders war. Also Wir müssen reden, ist ein gutes Beispiel, ja, weil es eben auch so mittlerweile seine eigenen Öffentlichkeiten und Hörer... Auch ein anderes Format mittlerweile gefunden hat. Genau, ne? Ja. Und es unterscheidet sich alles und es ergänzt sich alles irgendwie sehr gut. Nicht nur, dass so innerhalb der Podcast-Szene miteinander und übereinander geredet wird, sondern dass in zunehmendem Maße auch so die Referenzen aus den Blogs und durch Twitter, also da ist mehr Melange. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, dass eben, ich finde, dass eben auch so diese ganzen Debatten, die man so Shitstorm-mäßig auf Twitter oder sonst wo ausfechtet, ja, wo das dann auch immer schnell wieder verglüht und wenn man am nächsten Tag nicht auch schon wieder die nächste Katze hat, die man so durch die Straße treiben kann, dann wird's ja auch langweilig. So, aber um das Ganze auch mal zu reflektieren, was ist passiert, eignet sich dann einfach der Podcast, gerade die eben so wöchentlich, zweiwöchentlich erscheinen, einfach ganz wunderbar. Und dann hat man da so seinen Wochenspiegel und sitzt eben so beisammen so ein bisschen beim internationalen Frühshoppen und redet darüber. Und das finde ich einfach eine extrem geile Ergänzung, und das war eben auch so ein Teil, den ich da zum Ausdruck bringen wollte. Podcasts sind da so der super tolle Überbau. Das ist einfach total großartig. Also die Diskurse, die halt stattfinden, und dann ist hier mal irgendwie aktuell akut irgendwas am Dampfen so. Das kannst du mit einem Podcast gar nicht abdecken. Du kannst dich irgendwie dich hinsetzen und jetzt ins Mikrofon reinrätschen. Oh, die sind ja so scheiße und was da gerade wieder abgeht. Nee, sondern du machst halt eher so, du fasst es zusammen und hast du ein bisschen Blick mit Abstand auf die Sache, und das ist irgendwie vielleicht auch besser, um irgendwelche akuten Empörungswellen in irgendwie was Produktives umzusetzen. So. Ja. Der Podcaster reitet wieder Schockwellenreiter oben auf der Welle. Und genau, der Apokalypse. Wobei so ein schöner Schallwellenreiter. Trademark. Wobei ich so einen schönen Rage-Podcast eigentlich auch mal ganz schön fände. Ja, so eine Shitstorm-Berichterstattung wäre schon auch was Schönes. Dann müsste man nicht immer sich selbst einarbeiten. Da müsste mal was passieren in die Richtung. Logbuch Shitstorm. Also. Ja, so, um vielleicht noch zum Abschluss, also so, und dann hatte ich halt so, das mit diesem Audio-Web, das geistert mir halt schon länger so im Kopf rum. Weil ich halt immer sehe, für Text gibt's halt alle möglichen Formen der Syndizierung und Rekombination, und es gibt halt irgendwie Foren etc. Und irgendwie, damals in der Villa hatten wir das eben in eingeschränktem Maße auch schon. Die Leute haben eigentlich alles genau das gemacht, was man heute auch macht. Chatten, wenn man in einem Raum ist. Mail schicken, wenn man jemand nicht online ist, hinterlegt man die Nachricht und so. Das Ganze dann mit Foren, so zum Durchblättern, das, wo sich das quasi alle die Mailbox durchblättern können und so weiter und so fort. Und irgendwie fehlt mir halt so ein Lazy-Audio-Web-Ding auch noch. Ja? Also wenn man so ein Forum hätte, wo man dann eben wirklich so Gesprächskultur entwickeln könnte und man antwortet auf Beiträge von anderen, ja, die man dann halt nicht liest, sondern eben hört. Ja, ja, auch so diese Medienbrüche vermeiden. Ja? Irgendwie in diesem Podcast-Format bleiben und vielleicht auch mit Sprache auf Sprache antworten können. Ja, das ist, würde auch, glaube ich, auch schon viel helfen. Genau, und ihr habt das ja in dem Format auch ansatzweise mit drin, so mit den Audio-Kommentaren. Es ist natürlich mehr so eine Frage-Antwort-Runde so, aber es ist ja jetzt schon der Versuch, das technisch zu lösen. An der Stelle müsste man eben auch, tun wir ja auch gerade im Rahmen von diesem Podlove-Projekt, eben nachdenken, so wie könnte man eben das auch automatisieren. Ja, kann ein Podcast irgendwie in seinem Feed vielleicht sagen, wohin und in welcher Form Audio-Rückmeldung gehen sollte, sodass ein Podcast-Client vielleicht einfach so eine Rekordtaste kriegt und man nimmt dann irgendwie auf und er merkt auch gleich, auf welche Stelle man sich bezieht, und dann geht diese Audiodatei dann auch gleich vom Telefon wieder dahin, wo der Podcast meinte, wo es hin soll, damit es sich da irgendwie einsortiert, und dann sortiert sich es auch gleich nach der Zeitreihenfolge, auf die es sich kommentiert etc. Also da muss einfach was ausprobiert werden, da muss man einfach mal innovativ werden. Das weiß auch nicht genau, was dann davon funktionieren würde, aber da geht auf jeden Fall noch was. Ja. Irgendwann werden die One-Button-Produkte da auch entschlagen. Ja, aber lass uns wieder zurück zur Republika kommen, genau, glaube ich. Ja. Und in der Runde weitermachen mit, was hast denn du so gesehen und was fandest du denn so gut? Also ehrlich gesagt war ich von dem Programm total überfordert. Mhm. Ich habe mir vorher das sehr lange angeschaut und hatte überhaupt keine Idee, wo ich hingehen will. Und habe dann irgendwann entschieden, bevor ich mir jetzt einen riesigen Plan mache und den dann sowieso nicht einhalte und mich ärgere, lasse mich einfach ein bisschen treiben. Mhm. Also ich bin da vorrangig, aber ich bin ja relativ kurzfristig erst dazu gekommen, also wusste, dass ich dorthin gehen kann, und habe dann einfach gedacht, so ja, das ist jetzt mehr Timeline kennenlernen. Mhm. Und war es auch extrem, und ich habe mir ehrlich gesagt nicht viel angeschaut. Also ich war bei dem Vortrag von Stefan Urbach Tante, und weiß den Namen nicht. Dark Side of Action hieß das Ding. Nee, von der Anwen. Ja, genau. Anwen. Ohne Dung. Den fand ich. So hat sie sich vorgestellt, so kann man sich's merken. Ja, der Talk, der war auch so absolut mein Herzensangelegenheit, muss ich sagen. Worum ging's? Ja, wirklich. Worum ging's? Es ging um, wie ja, Netzaktivisten eigentlich an sich, unter dem ständigen Druck, den sie haben, so zugrunde gehen können und erkranken können und das eben als persönliches Beispiel war halt dann eben der Herr Urbach da und hat darüber geredet und das fand ich einen sehr bewegenden Vortrag tatsächlich. Ja. Und auch sehr, also total wichtig. Ich finde das extrem wichtig, dass das mehr in die Öffentlichkeit kommt, irgendwie so diese ganze Thematik. Und toll fand ich auch so, danach haben wir uns so eine kleinere Gruppe getroffen, da haben wir eben diesen Open Space oben benutzt und dann noch ein bisschen im intimeren Rahmen über das Ganze geredet. Und also der war echt, den fand ich wichtig, glaube ich. Der war auch einfach unglaublich wichtig, weil das einfach auch ein Thema ist, was behandelt werden muss und wo irgendwie die Netzöffentlichkeit und die ganzen Menschen, die sich so im Netz veraktivieren und nicht nur Blogger und Podcaster und Hacker, sondern irgendwie so eine ganz breite Öffentlichkeit von Leuten, die da irgendwie im Netz was machen, die müssen auf sich aufpassen. So. Und da geht's und ich hab halt gerade so das Gefühl, dass das endlich so ein bisschen die Thematik aufkommt, so ein bisschen eine Sensibilisierung dafür und ein Bewusstsein dafür, dass das tatsächlich ein großes Problem ist und dass da die netzaffinen Leute davon nicht ausgenommen sind. Also ich finde das ein allgemeingesellschaftliches Problem ja, vielleicht ist es so dieses Hackertum irgendwie, wo man sich denkt, so, ich bin jetzt hier ganz hart und ich hab keine Probleme und das ist alles ganz toll und ich schaff das alles und Gefühle gehören nicht so, hier in den Hackerspace und so. Ja, und Alleinkämpfer auch so. Ich kümmere mich um mich selber und das wurde, glaube ich, viel zu lange ausgeblendet. Ja, es ist auch dieses, man funktioniert und man ist jetzt diese Projektmaschine, die jedes Jahr neue coole Scheiße produziert. Ja. Und ich stelle auch fest, dass erst langsam jetzt vereinzelt Leute halt wirklich anfangen, drüber zu reden, dass sie auch Menschen sind und dass sie auch Probleme haben. Und das finde ich auch extrem wichtig und gut. Ich habe das jetzt irgendwie, also Herr Urbach ist ja da mit einer der Ersten, der das angefangen hat. Mhm. Und das macht ja momentan auch so ein bisschen als Meme, um das jetzt mal als Meme zu bezeichnen, so ein bisschen gewinnt das an Bedeutung und Geschwindigkeit. Und das finde ich sehr unterstützenswert, weil also es ist gerade so viel, was da out of the closet ist und ich finde es einfach so wichtig und ich finde es auch so es ist gut, dass es passiert, weil es ist einfach, es geht vielen Leuten schlecht und es sind auch noch ganz viele Leute da, denen es einfach schlecht geht und die eben nicht diesen Mut fassen und noch nicht irgendwie bereit sind, irgendwie sich darauf einzulassen. Für mich, also der Kristallisationspunkt, wo ich zum ersten Mal irgendwie mit dem Thema Depression in der Netzhacker sonst was Szene in Bügen gekommen bin, war eben der Tod von Florian Hufsky, OneUp, einer der Leute, die Subio irgendwie mit gebootstrapped haben und das hat mich so getroffen wie ein Schlag. Ich saß irgendwie da und what the fuck, wie kann sich da irgendwie ein Mensch das Leben nehmen und das hat eben auch viel ausgelöst. Also in diesem im Metalab in Wien, da haben sich die Leute dann erstmal überhaupt damit auseinandergesetzt und erstmal irgendwie versucht, irgendwie so einen Umgang damit zu implementieren und dann auch einen Umgang mit sich selbst, einen Umgang mit ihrer Gefühlswelt, einen Umgang mit wir müssen irgendwie darauf achten, dass es uns gut geht und das ist einfach unglaublich wichtig, dass das passiert ist und das hat insofern ausgelöst, dass irgendwie Leute langsam irgendwie anfangen, über dieses Thema Depression, über dieses Thema, es geht einem nicht gut, über das Thema, man ist ausgebrannt und man braucht irgendwie Hilfe und wir müssen irgendwie gegenseitig auf uns aufpassen zu reden und das ist einfach sowas, was derart wichtig ist, dass es passiert. Ich glaube, ich sehe mich gerade im Kreis, aber dieser Talk, ich saß drin und habe steckenweise geheult. Ja. So. Also bei mir ist eher andersrum, weil ich so mit dieser ganzen Thematik aus persönlichen Gründen schon so im Real Life konfrontiert bin und war. Und für mich war es dann so, als ich ins Internet umgezogen bin, war das dann plötzlich kein Thema mehr. Also habe ich gemerkt, dass das so total ausgeblendet ist. Und das war am Anfang war es eine Befreiung, so okay, darum geht's jetzt einfach gar nicht. So, ich kann brauche mich darum nicht kümmern, das ist wie so ein Abspalten der ganzen Thematik. Aber die Probleme verschwinden halt nicht. Und irgendwann merkt man dann so, wenn man die Leute dann auch besser kennt und da wirklich persönliche Bindungen aufbaut, denen geht's scheiße. Mhm. Und mir geht's irgendwie immer noch scheiße. Mhm. Und wir können da endlich drüber sprechen. Und ich muss nicht mehr an vielen Situationen so ein Bild von mir aufrechterhalten, das eigentlich nicht stimmt. Und ich glaube, wenn man darüber offen reden kann, ist es einerseits für die Person selber eine Erleichterung. Also bei mir war es einfach so, ich muss mich nicht mehr verstecken. Das ist super. Jetzt, jetzt wissen die Leute irgendwie Bescheid und yay. Hm. Und andererseits ist es einfach wirklich dieses Sensibilisieren dafür. Hm. Und Mut machen. Also ich habe ganz oft Rückmeldungen bekommen, so hey, finde ich super, ich überlege da jetzt tatsächlich auch irgendwie so damit offener umzugehen. Und ja, also aus meiner Perspektive denke ich auch, dass es wichtig ist, weil halt viele dadurch erst wahrnehmen, dass die eigenen Vorbilder, die eigenen Helden, die Menschen, die man im Netz gut findet, dass die auch Probleme haben und dass man nicht alleine ist mit seinen Problemen. Und ich fände es echt gut, wenn so diese ich will es jetzt nicht Bewegung nennen, aber diese Idee von mehr Zwischenmenschlichkeit wagen. Ich fand von Tante Flausch-Movement fand ich total süß. Die Flauschbewegung, ja. Die Flauschbewegung. Da hatte ich Tränchen in den Augen. Ja, das ist in der Tat ein gutes Wort. wenn die so ein bisschen auf näherenden Boden fällt und irgendwie sich weiter so entwickelt, wie sie es gerade tut, da wäre ich sehr zufrieden. Ja, weil es in der Realität hat man ja auch immer so seine Sicherheitsbereiche, seine Blase, die einen irgendwie schützt. Und ich glaube, davon gibt's online noch zu wenig. Ja. Also so diese Safe Spaces irgendwie, wo du so sein kannst, irgendwie in intimeren Raum irgendwie, das gibt's zu wenig, finde ich. Ich weiß, vielleicht kenne ich es auch nicht, aber meiner Meinung nach. Es ist halt unglaublich kompliziert, weil das Netz halt immer eine gewisse Öffentlichkeit ist und der Kontrollverlust da vielleicht auch nicht immer ganz gut ist, auch wenn es Leute gibt, die das behaupten. Ich habe da meine IRC-Kanäle, in denen ich irgendwie meine netten Leute habe und wo einfach nicht irgendwie irgendwelche x-beliebigen unbekannten Leute jetzt unbedingt reinkommen. Ich habe so meinen Private Twitter-Account, wo ich meinen Weltschmerz irgendwie ablassen kann und wo ich auch weiß, okay, die Leute, die das lesen, die helfen mir im Zweifelsfall auch. Ich hatte auch irgendwie die letzten Monate eine Phase, wo ich unglaublich deprimiert, wo es mir unglaublich schlecht ging, und ich habe so in meinem Hauptaccount, weil ich auch denke, dass es so ein bisschen die Erwartung ist, so ein bisschen so die gute Miene aufrechterhalten und irgendwie auch weiter meine Wortwitze gemacht, aber das war halt einfach Fassade, weil ich nicht wollte, dass so die breite Netzöffentlichkeit irgendwie mitbekommt, wie es mir geht, und habe umso mehr geschmerzensmannt, was ja auch lustigerweise auch ein Vorwurf ist, dass genau das passiert in meinem Protected-Account so, und habe dafür teilweise halt auch irgendwie Freundschaften gekündigt bekommen irgendwie, und das geht gar nicht, dass ich da irgendwie reinschreibe, wenn ich gerade keine Lust mehr habe zu leben. Aber teilweise eben auch super tolles Feedback bekommen. Ich habe Anrufe von Leuten bekommen, die gesagt haben, sie wollen sich irgendwie mit mir hinsetzen und mit mir reden und wollen, dass es mir gut geht. Und ja. Hast du das dann auch gemacht? Ja, das habe ich gemacht, und es hat geholfen. Es hat wahnsinnig geholfen, und es tut einfach unglaublich gut. Und ich kann das nur allen Leuten sagen, irgendwie, wenn es anderen Leuten schlecht geht, bietet denen Hilfe an. Das ist irgendwie was ihr machen müsst, was unglaublich wichtig ist. Mhm. Also Twitter voll jammern ist jetzt erlaubt. Ja, ja. Wir sind dafür. Es ist halt noch ein Diskurs, der stattfindet. Es gibt ja auch Kritik dann. Das heißt auch irgendwie, ja, musst du mal gucken, irgendwie, wie viel Raum du damit einnimmst. Und das kann auch nicht irgendwie so deine ganze Filterbubble sich irgendwie nur um deine Probleme kümmern. Nee, das ist ja auch nicht gesund. Also das ist ja überhaupt nicht erstrebenswert. Nee, ist es auch. Finde ich halt auch eine irgendwie total, total valide Kritik dann, aber bringt halt nichts, wenn es mir dann so schlecht geht, dass ich irgendwann nicht mehr weiter weiß und niemanden habe, so, oder ja, keine Ahnung. Also jedenfalls dieses Kaminfeuergespräch mit Stefan Urbach, so, und das war so für mich so der Kristallisationspunkt von irgendwie da bin ich deswegen hingekommen. Ich habe mir lustigerweise, ich habe mir irgendwie zwei Talks, die danach waren, irgendwie quasi vorgemerkt, und ich bin dann in dieser auch in dieser Runde im Open Space gelandet und habe da eigentlich hauptsächlich zugehört, und das hat einfach so, die anderen Talks waren in dem Moment so einfach. Stimmt, hinterher kam der Female Trolling irgendwas, den wollte ich eigentlich auch anschauen und bin dann aber auch nicht mehr hin. Ja, also das war einfach so super wichtig, dass das passiert ist da und das wird auch noch in Zukunft super wichtig sein, dass solche Sachen weiter passieren werden. Und die Taz hat sogar drüber geschrieben, oder? Ja. Ich habe den Artikel leider noch nicht gelesen, muss ich unbedingt nachholen, weil Netz war scheiße auf Republika. Oh Wunder. Ja, genau, reden wir mal über was Schönes. Reden wir mal über Scheißnetz. Nämlich das WLAN. Das WLAN. Auch Tim, du hast jetzt alle Republikas mitbekommen. War das hat schon denn immer das so WLAN behindert? Jemals funktioniert? Rate mal das Netz von 0 bis CC. Also das war, glaube ich, jetzt bisher die schlechteste Situation. Grauenhaft, oder? Also ich hatte da schon mal WLAN. Sie haben die meisten Effort reingesteckt. Also sie haben, da sind irgendwelche Nerds von New Thinking durch irgendwelche Gullis gekrochen und haben da eine Glasfaser gezogen. und sie haben irgendwie WLAN-Technik hingestellt, aber die Router, die dazwischen irgendwie, die Pakete zwischen... Die hatten einfach gar nicht die richtige Technik, WLAN da zu machen. Ja, und die hatten nicht den Dampf dahinter. So. Mittlerweile ist das auch ein echter Expertenjob. Also da will jetzt da niemanden was unterstellen, so, aber es wird Zeit und ich habe auch schon von... habe da auch interessante Projekte in meinem Umfeld mitbekommen, die sich da gerade in diese Richtung entwickeln, wo halt so wirklich die Hardcore-WLAN-Experten und Netzexperten, das war ja auch gar nicht mal nur das WLAN, ja, also auch das Kabelnetz war da eher das ging ja auch nicht. Flaky so. Und das ist schon so ein Punkt, wo man sagen muss, da sollte man doch nochmal drüber nachdenken, ob man da mit dem richtigen Team oder mit dem richtigen Equipment arbeitet, weil das ist halt sehr schwierig. Also ist immer sehr leicht, da drauf rumzubashen. Das will ich jetzt gar nicht so mit, ihr seid doof und scheiße. Ja, aber das ist, ja, gut, klar. Wenn man dann in so einem bestimmten Bereich mal was weiß, so, ne, gut. Aber du musst ja da eigentlich auch wirklich eine Realtime-Struktur haben. Du musst da auch irgendwie reagieren können und so und das dynamisch aufpassen, weil du weißt halt nie so richtig, wie der Ansturm ist. Du brauchst einen Nock, du musst das irgendwie visualisieren und du musst irgendwelche Rogan-Leute, die da irgendwie Unfug machen, irgendwie aufs Maul hauen. So. Und das ist halt, was auf dem Kongress halt immer passiert irgendwie. Und wenn da ja gut, aber der Kongress ist da einfach mega privilegiert, weil natürlich. Da sitzt dann schon mal so das ganze Amsix irgendwie im Nock und wenn du da so mit den Leuten, die normalerweise den größten Internetknoten der Welt betreiben, da irgendwie ankommst, dann bist du halt auch, aber das kann sich halt auch nicht jetzt jeder erlauben. Ne? Genau. Also man braucht da einfach so Veranstaltungs-Netzwerks-Spezies. Wer irgendwie da Kontakte braucht, ich kann da welche vermitteln. Genau. Ich kenne da auf jeden Fall... Herr Beckedahl, wenn Sie uns hören. Ich weiß, in welche Richtung ich euch schicken muss und da werden Sie geholfen. Ne? Ja, also ich habe lustigerweise, ich habe irgendwie den Menschen, der das macht, ich habe leider den Namen vergessen, habe ich zuvor auf der New Thinking Lounge getroffen und habe mir ein bisschen gesagt, hol dir Leute, die da professionell sind und habe auch da so ein paar Pointer gegeben. Aber ist wohl nicht so passiert. Und das Lustige ist, dadurch, dass es Netz war, es gab ja diese inoffizielle Republika-App mit dem Schedule. Und die hat ihre Daten natürlich aus dem Netz gezogen. Das heißt, man konnte während der Konferenz halt nicht gucken, was gerade läuft, weil kein Internet und somit kein Fahrplan. Das war Geber auch schon ganz schön in den Knien da. Ja. Kam darauf an, also wenn man irgendwie so 500 Meter weg ist, dann hat er mal wieder also eine Zelle weiter, ja. Ich habe meinen Standardtrick gemacht, dann, dass ich auf Edge runterschalte, dann geht's halt immer. Ja, weil also die hängen dann alle auf UMTS rum und ballern sich gegenseitig kaputt und dann Edge ist aber meistens dann irgendwie schön. Und mittlerweile geht's ja auch wieder sogar mit dem 4S, dass du irgendwie UMTS ausschaltest. Tja, der Trick ist jetzt verbrannt. Also ich hatte genau am Freitag das erste Mal WLAN. 18 Uhr, glaube ich. Ja, du hast es dann auch geschafft, einen Tweet aus dem WLAN zu senden. Tweet hat das Republika WLAN von innen gesehen. Ja. Das war fertig. Ich habe mich so gefreut. Das war's wert. Kleine Freuden. Ja. Was ich noch empfehlen wollte, und das wird dir jetzt bestimmt auch durchaus nahe sein, ist der Talk von Bicycle Mark. Weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Nee, habe ich nicht gesehen, aber nahe ist mir das natürlich immer. Ja. Der war wirklich auch wieder großartig, wie Bicycle Mark halt immer großartig. Du bist ja ein großer Fan, ne? Ich bin ganz groß, ich bin Fanboy. Mhm. Ja, ich bin Bicycle. Der hat über Occupy gesprochen, so im internationalen Kontext, jetzt so ein Jahr, nachdem das passiert ist im Prinzip. Das war jetzt genau am 1. Mai, glaube ich, sogar Geburtstag, wenn ich mich nicht täusche. Und hat da nochmal so aufgedröselt, was wo passiert ist, Und vor allem auch, was so die, dass das Erbe dieser Bewegung ist. Ne? Weil da ist jetzt, Sokati Park ist nicht mehr besetzt und man hat so das Gefühl, das ist vorbei. Aber wenn man sich diesen Talk von Bicycle Mark anhört, dann gewinnt man schon den Eindruck, das brodelt weiter. Und halt, das brodelt halt jetzt nicht so objektiv, also so sichtbar mit irgendwelchen Zelten, die irgendwo rumstehen, sondern es halt, es hat sich verlagert hin zu einem Meme eher. Hm. Weiß nicht, hat denn jemand außer mir gesehen? Ich habe nur Bicycle Mark gesehen. Und ich habe mich sehr nett mit ihm unterhalten. Er ist ein. Ja. Ja, ich war in, ja, er hat mir einen Blick gewidmet und ich war Fanboy, also eine sehr flauschige Persönlichkeit. Ja, doch. Also und an dieser Stelle sei dann auch nochmal der Podcast empfohlen, den der Herr hier am Tisch auch mitproduziert. Ja, News of the World. Meine Lieblingsproduktion aus der Mieterebene. Also. Ja, wirklich? Das finde ich ja erstaunlich. Wieso? Na, weil er ist auf Englisch und... Du kannst nicht so gut Englisch. Mein Englisch ist scheiße geworden. Ich konnte echt mal richtig viel besser sprechen und ich bin so verholzt irgendwie. Wenn man mit Deutschen redet, dann muss man immer auf Englisch runterschalten, damit man verstanden wird. So. Und irgendwann kannst du auch nichts anderes. Steckt der Gang fest und. Ja, ist echt rostig. So. Aber deswegen mache ich das ja auch. Ne? Aber es ist im Wesentlichen Marks Show. So. Ich bin da ja, ich sehe mich da eher als Sidekick und Produzent, genauso wie mit Linus und Logbuch Netzpolitik. Das ist ja dasselbe Ding. Und ja, die Arbeitsaufteilung funktioniert dann aber auch eben gut. So. Ja, dann könnt ihr mal gleich hier mal eure Flatterknöpfchen rausholen und den Bicycle-Markt da auch mal ein bisschen beflauschen, weil der hat es verdient, was, ja. Definitiv. Einer von den Guten. Ja, genau. Ja, haben wir noch was? Über Internet-Meme. Ein Vortrag, der ganz grauenhaft war, fand ich. Ja, der war, also das, ich hatte das Gefühl, das hat so ein bisschen den Meme-Stand von vor 2 Jahren irgendwie abgebildet. Ach, was so Rick Rolling und was? Ponys haben das kam gar nicht vor. Rage Faces. Ja, Rage Comics in der Hauptsache. Ja. Und, so eine kulturell historische Einordnung auch ein bisschen versucht, aber Rage Faces erklärt ist aber in Deutschland, glaube ich, noch durchaus angemessen. Kommt drauf an, aber ich glaube, er war auch als Einsteiger-Talk. Ja, klar. Ja. Also, aber wir sind alle nur beleidigt, dass keine Ponys drin vorkamen. Ja, das auf jeden Fall. Stimmt. Ja. Aber das war mit dem Herrn Kretschmer, dem Herrn Beetlebum. Genau. Ja. Den habe ich, das war der. Ja? Der sah ein bisschen so aus wie in seinem Comic. Er war vielleicht ein bisschen rundlicher als seine Comicfigur, aber... Ja, ich fand es nur ein bisschen schade, weil man eigentlich, also wenn es um Memes geht irgendwie, da könnte man so einen geilen, lustigen Vortrag machen irgendwie. Hm. Und dafür war der mir irgendwie einfach zu schulartig runtergebetet. Hm. Und ich fand das aber, also ich habe es selber nicht beachtet, aber ich fand es gut, dass sie die Talks eingeordnet haben nach Einsteiger und Fortgeschrittene. Hm. Ja. Weil man hätte sehen können, wenn man geguckt hätte, dass man vielleicht unterfordert ist. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Ihr seid ja auch frei, fürs nächste Jahr mal den Advanced Internet Meme Vortrag einzureichen. Ja. Unser war ja auch als Einsteiger. Nächstes Jahr machen wir einen Pony-Vortrag auf der Republik. Definitiv. Wenn er auf dem Kongress nicht angenommen wird, dann geht man immer zur Republik. Haben wir auch gesagt. Ja, das ist nicht der schlechteste Ort dafür. Ne? Was ich habe noch einen anderen Vortrag gesehen, fiel mir gerade ein, nämlich von Felix Schwenzel, der im Netz vor allem unter dem Begriff IX X oder Dippel X oder Dippel X, genau. Die Plix bekannt ist und der ja auch mal ein schöner Begleiter des Zeitgeistes ist, wie ich finde, und auch sehr, sehr, sehr, sehr trockene Vorträge hält, ohne groß den Eindruck erwecken zu wollen, er könnte das besonders gut, steigt eigentlich auch gleich erstmal mit der Negierung davon ein und rattert schön so durch ein paar Netzphänomene durch und so bringt im Wesentlichen so seinen Punkt, dass halt das Internet dann doch irgendwie aus Menschen besteht und dekonstruiert so ein bisschen dieses Gelaber immer mit real und virtuell und diese blöde Trennung mit in der Realität ist es ja so und dass es im Netz ja so ist, und als ob das Netz so ein ganz eigenes Maschinenwesen sei, was sich da irgendwie Programmcode gesteuert, so aus den Sümpfen der Morallosigkeit erhebt und dann irgendwie einen anspuckt, so, ne, sondern das ist halt eigentlich auch alles eben nur wir sind. So. Und bringt dabei einfach ein paar schöne Sachen und fabuliert über den Kontrollverlust und präsentiert die Bratwurst als den Inbegriff des Kontrollverlustes. Wenn man da reinbeißt, weiß man ja auch nicht, wem man sich jetzt gerade anvertraut. So. Ja, man weiß ja nicht, was drin ist, bevor man reinbeißt. Kontrollverlust? Genau. Von MS Pro habe ich noch den Vortrag gesehen. Ach ja, richtig, stimmt. Den habe ich nicht gesehen. Erzähl mal. Hat er seine Kontrolle wiedergefunden am Ende? Oder? Es ging um Plattformneutralität. Und er musste den, glaube ich, ziemlich kürzen. Er hatte ursprünglich mehr, Zeit und irgendwie hat sich dann in der Planung was verschoben und ich fand das aber ganz gut, weil dadurch hatte er ein angenehmes Tempo so in seiner Argumentation. Ich finde, das kann er ganz gut so Dinge eigentlich raushauen. So zack, zack, zack. Und das hatte eine sehr schöne, klare Argumentationslinie und ich habe da gerne zugehört und konnte dem gut folgen. Und er hatte so schön die Layer-Struktur. Er hatte da so ein ISO-OSI-Schichtenmodell. Ja, voll schön. Das war so das Netzwerke, halt, erstes Semester. Oh. Ja, ja. Und er hatte halt also über den Layers, die man so kennt, hatte er noch Twitter als Layer 8. Layer 8 sozusagen. Und er hatte aber auch lustigerweise, ich weiß gar nicht, ob er das irgendwie aus einem anderen Buch auch raus hatte, weil die Grafik sah so ein bisschen aus, als wäre die irgendwo anders hergekommen. Aber er hatte halt unter Layer 0 quasi noch auch noch Layers, wo dann halt irgendwie die Gesellschaft und Menschen und so, ja, so Wetware in Anführungszeichen. das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Meatspace. So, ja, Meatspace. Da irgendwie ins ISO-OSI-Modell irgendwie auch noch reinzubauen. Ja, und es war eigentlich, also der Grundgedanke war so, dass diese eine gewisse Barrierefreiheit in jedem Bereich geben muss. Also eben auch im Netz. Also dass man, wenn man so eine wirtschaftliche Barrierefreiheit, Mobilität für jeden ermöglicht und das eben auch aufs Netz übertragen, dass jeder dort die gleichen, ja, Fähigkeiten vielleicht nicht unbedingt, aber so die gleichen Chancen haben sollte. Also weil erst wenn eben alle auf einer Ebene interagieren können, dass es dann sich daraus was Kreatives entwickeln kann. Und er hat auch das Piratenprogramm so als Beispiel rangezogen, wo dann das mit dem ticketlosen öffentlichen ÖPNV und bedingungsloses Grundeinkommen natürlich. Also das wären dann halt so die wirtschaftliche Grundlage und Mobilität und auch was die Familienstruktur angeht, also die Ehe nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern so ein wir lieben und leben, wie wir wollen. Dorfkommune. Richtig. Das fand ich schön. Also das dann aufs Netz zu übertragen und deswegen daraus die Begründung herzuleiten, warum Netzneutralität so wichtig ist, das fand ich einen schönen Vergleich. Ja, das zu verallgemeinern und zu theoretisieren, das hat er ganz gut geleistet, der Vortrag, glaube ich. Ja. Was mir gerade noch einfällt, weil Tim hier gerade diese Gesichter durchscrollt. Tim scrollt ja alles. Und das Netz anguckt. Ich habe da gerade jemanden gesehen, den sehe ich öfter, nämlich den Marcel. Und der hat ja auch einen Vortrag gehalten. Ja, ja, der natürlich. War großartig. Der feine Herr Zeitweise. Der Gamification of the STGB. Sozusagen, ja. Also ja. Das Ding hieß, glaube ich, mächtiger als Merkel, wenn Brettspielautoren Gesetze schreiben würden. Der war episch, der Vortrag. Und der war in der Tat episch. Also ich bin sowieso immer sehr begeistert, wenn Marcel Vorträge hält. Aufgezeichnet worden? Ich hoffe es, episch gut. Nein, wurde er glaube ich nicht, weil das war Stage 5. Und auf der Webseite steht aber, dass 1 bis 5 angeblich aufgezeichnet worden wäre. Ich dachte 1 bis 3 nur. Im Chat haben sie gesagt 1 bis 5, ich weiß es nicht. Okay. Chat, also das wäre super, der ist echt empfehlenswert, wobei der Herr zeitweise sowieso alles vorlesen könnte, glaube ich. Also der könnte mir auch das Telefonbuch vorlesen und ich finde es toll. Weil ich seine Stimme total angenehm finde. Und er hat auch eine schöne Art, so Spannungsbogen aufzubauen. Er ist einfach ein unglaublich guter Redner. Aber ja, darüber hinaus auch hat er das Substanz, was er gesagt hat. Und das war einfach total großartig, weil er einfach festgestellt hat, ja, bei diesen Gesetzen, bei diesem Rechtsstaat, den wir hier haben, da könnte man auch vieles anders machen und viel, viel mehr. Die Regeln könnten viel robuster sein und irgendwie hat auch erklärt, ja, wenn es irgendwie nicht funktioniert, dass du irgendwo durchblickst, dann schlägt das entweder fehl oder du hast jemanden, der irgendwie das wo du deine Arbeit hin auslagern kannst, also zum Beispiel ein Steuerberater für die ganze Steuergesetzgebung und so. Es war einfach episch und ich hätte gerne, dass der irgendwie uns die Gesetze macht. Mhm. Ich fand den Gedanken, also den hat er wieder so wachgeholt in mir, dass eben bei uns in der Gesellschaft viel über Druck und Bestrafen läuft und warum man nicht das durch ein Belohnungssystem praktisch ersetzen würde. Also dass man Menschen viel mehr motivieren kann, wenn man sagt, so, hey, wenn ihr das und das macht, wenn ihr euch so und so verhaltet, dann gibt's da Bonuspunkte für, ja, dann hier Belohnungsgesetzbuch. Ja, ja. Steigt ja, euer Mana. War ja dann auch dein Kommentar, warum haben wir keine Achievements? Genau. Ja, genau. Für Gesellschaft. Was dann auch wieder so ein bisschen in das Gamification-Thema eigentlich reingeht, weil das ja auch eine Motivation ist, so. Ich kann irgendwelche Ziele erreichen und das ist, kann ich mir da, was weiß ich, an die Wand pinnen oder so. Hm. Und das finde ich persönlich eine viel, viel angenehmere Gesellschaftsgrundlage, die auf positive Motivation aufbaut, als auf Bestrafen und Wegsperren und Einschränken. Mhm. Definitiv, ja. Ja, also es ist auf mehreren Ebenen ein sehr empfehlenswerter Vortrag, sowohl was Folien als auch Stil als auch Inhalt angeht. Ja, also wenn es davon keine Aufzeichnung gibt, dann habt ihr verkackt, ja, liebe Republika. Großes Kino. Genau. Ich scroll hier gerade durch diese Liste der Speaker, Ende nimmt. Die ist immens lang. Und auch wirklich so viele interessante Leute dabei. Ja. Das Schlimme fand ich bei der Liste, dass wenn man das wieder öffnet, ist die Reihenfolge anders. Ja. Und jetzt ich fand sie deswegen so unübersichtlich. Jetzt gerade bin ich das neben Nicole Ebber, nächstes Mal bin ich schon neben Sebastian Soth, das ist schlimm. Ein Vortrag, den ich echt gerne gesehen hätte, aber der war leider direkt vor meinem und deswegen war ich da zu hibbelig, um irgendwie mit anzugucken können, war irgendwie mit Cindy Gallup, Make Love Not Porn, hat den niemand von euch gesehen? Nein, ich habe aber sehr viel sehr Gutes darüber gehört. Eben. Ja, das war aber wirklich schlimm mit Twitter. Ich hatte wirklich permanent das Gefühl, so meine Timeline ist gerade in dem besseren Talk. Ich verpasse da was gerade. Ja. Ja. Nee, aber eine Sache. Eine Sache muss auch generell nochmal ein Ende finden, auch auf der Republika. Das sind Panels. Ach, Telekom hilft, das war ja total episch. Die Ankündigung. Ja, der Telekom hilft Talk findet ein Viertelstunden später statt. Und ich habe mich gefragt, ob die dann auch Warteschleifenmelodie spielen. Ja, also ich weiß, du hast dieses Panel-Format hier mit Leidenschaft. Mhm. Ich glaube, ich habe das auch nur wieder bestätigt bekommen auf dieser Veranstaltung. Und ich glaube halt, das scheitert auch immer vor allem daran, dass man sich halt einfach trifft und dann hofft, dass zufällig was passiert. Mhm. Und ja. Ich kann ja auch sagen, wie es zu solchen Panels kommt. Ja, das ist nämlich eigentlich, ist es so ein bisschen planerische Hilflosigkeit im Team. Mhm. Ja, da steht man dann immer so, ja, was machen wir denn noch? Und eigentlich müssten wir ja dieses Thema noch behandeln. So, das hast du natürlich nicht jetzt zu jedem Wunschthema, hast du natürlich nicht automatisch irgendjemand, der dann in der Lage und bereit ist, da sich hinzustellen und so seine, sinieren, aber du willst es halt irgendwie abdecken. Und dann macht man ein Panel. An der Stelle wäre das noch zu retten. Das Problem ist nur, dass man dann irgendwie der Meinung ist, ein Panel müsse aus mindestens 4, am besten sogar noch aus 5 16. oder 6 Leuten bestehen. Ja, und ich kann keinen Grund dafür finden, was das jetzt irgendwie besser machen soll, ja. Was ich durchaus reizvoll finde, wären generell erstmal Streitgespräche, dass man sagt, okay, gibt's irgendwie einen Diskurs, der zu führen ist, dann nimmt man sich genau 2. Mhm. Ja. Moderator plus Pro plus Contra. Mhm. So. Oder noch 10 Wenn Contra nicht zu finden ist, nimmt man nicht Pro und Pro, weil hier bei dieser GEMA-Diskussion kam das dann wieder, ne? Wurde wieder verkündet, GEMA hat wieder abgesagt, irgendwie 6. Jahr in Folge, wenn sie überhaupt sich gemeldet haben und so. Und dann saßen dann, gut, da war dann zumindest noch ein Idiot so von so einem Musiklabel da. Und MS Pro hat die GEMA vertreten. Ja, und dann haben sie, ja, und dann so, ja, und wen holen wir dann raus? Dann meine ich so, ja, wenn der nicht kommt, dann lass den Stuhl doch einfach frei, ja, weil das hat einfach wieder hinten und vorne nicht gepasst. Es war ein einziges aneinander vorbeireden. Leute hatten überhaupt gar keine Zeit, sich da irgendwie einen Gedanken zu entwickeln. Und das ist dann auch Betrug am Zuhörer, finde ich, ja. Und dafür ist dann so ein Slot. Und man kann sich schnell hochrechnen, was so ein Slot kostet, ja, jetzt mit dem Gesamtaufwand einer solchen Veranstaltung. Da ist dann einfach wenig zu holen. Man könnte ja wenigstens noch den Gag pullen und dann eine Sturpuppe hinsetzen und dieser Speaker ist in ihrem Land leider nicht verfügbar. aber da muss sich was ändern, so, ne? Ja. Und oder dass man eben auch das, wenn man schon der Meinung ist, man müsste da so mehrere Beiträge zu so einem Thema liefern, ja, dass die Leute alle mit so einem Kurzreferat, mit so einem Blitzreferat einsteigen, dass die einfach definitiv mal ihre Thesen vorher auch ganz klar machen und zwar auch vollkommen klar ist, was das Thema eigentlich ist, weil das ist es nämlich dann auch nicht. Da denkt man sich dann irgendwie so einen fluffigen Titel aus, der irgendwie ganz putzig klingt, ja, aber eigentlich auch alles offen lässt. Und dann weiß eigentlich auch keiner so richtig, wozu er eigentlich befragt. Dieses ganze diese ganze Talkshow-Konzeptionssache, die wurde ja auch unglaublich lustig aufs Korn genommen von irgendwie von Eva Horn, Christopher Lauer und Alf Rommer war, glaube ich, noch dabei. Genau. Die haben sich einfach hingesetzt und dieses wunderbare Die ultimative Talkshow, wir haben keinen roten Faden, sondern wir haben ein rotes Knäuel. Also wir wechseln ständig von einem Thema zum anderen. Wir fallen uns ständig gegenseitig ins Wort. Wir hören uns gar nicht zu. Wir wechseln ständig das Thema. Es wird eine Frage gestellt. Dann antwortet man einen Halbsatz was komplett anderes und dann wird irgendwie der nächste wieder angesprochen. Das war einfach, es war halt ein bisschen langatmig darüber, dass es halt über eine Stunde so ging. Allerdings hat es auch sehr schön rausgestellt, irgendwie, ja, diese Talkshows funktionieren nun mal alle so und das ist halt einfach irgendwie, also eigentlich könnte man sich das Ganze komplett sparen. Also dadurch, dass wir alles Gefühl hatten, irgendwie, okay, dieser Talk, den hätten wir sich sparen können, haben sie eigentlich vermittelt, man könnte sich diese ganzen... Die haben halt die Absurdität vorgeführt. Genau, ja. Genau. Also es war durchaus und, schon... Und ich habe gelernt, dass Ikea-Lacktische aus Pappe sind. Ja. Das wusste ich vorher nicht. Ikea-Lacktische sind aus Pappe. Ich dachte, das wäre Pressspan oder sowas und es ist echt nur Pappe. Das ist ja auf eine dadaistische Weise dann nochmal dieses demaskierende Element. Ja, ja? Definitiv. Also so, das, was du erst metaphorisch mit der Talkshow gemacht hast, machst du am Ende dann nochmal mit dem Ikea-Lacktisch als Zitat. Als von Zitat dieses Tonscheine-Scherben-Interviews, wo sie sagen, und weil ich hier gegen den Kapitalismus bin, hacke ich jetzt hier mal den Tisch kaputt. Und so quasi so, von damals hatten die Sendungen noch Substanz und die Tische waren aus massiver deutscher Eiche. Jetzt sind das so alles so Ikea-Sendungen, wo du irgendwie einmal mit dem Beil haust und dann splattert da so die Pappe auseinander. Es splattert ja eben nicht mal, ja. Es ist halt, geht halt kaputt und innen drin ist so ein bisschen Wellpappe. Genau, es geht sang- und klanglos, staucht es in sich zusammen und episch. Ich glaube, es war nicht geplant, aber es ist nochmal so der Metapher auf dem Metapher. Ganz wunderbar irgendwie, ja, es ist einfach großartig gewesen. Das heißt, von euch hat auch keiner den Sascha Lobe-Vortrag. Nee. Sascha wer? Ach nee, der war ja in der Talkshow. Ja, der war parallel zu der Laura-Veranstaltung. Genau. Ja. Na, Sascha Lobe muss man nicht irgendwie zum sechsten Mal angucken oder so. Ich fand den Trollforschungsvortrag, den fand ich sehr unterhaltsam. Ja, das kann man sich auf YouTube gucken, glaube genau. ich. Genau. Ja. Also Sascha Lobe wird so sehr abgefeiert. Findest du? Ja. Ich finde, der hat es auch verdient. Ja, das ist nicht so, dass es unverdient ist. Ich meine, der hat schöne rote Haare und kann viel. Der ist einfach präsent und der hat irgendwie Bühnenwirkung. Der weiß, wie man mit dem Publikum umgeht und der hat auch was zu erzählen. Er ist auch ein guter Beobachter der Dinge. So, das kann man echt nicht von vielen Leuten machen. Genau, den kannst du da hinsetzen als Sprecher der Piraten oder als Sprecher von Anonymous oder als Sprecher des Internets. Ja, genau, er ist so der Pfarrer der Netzgemeinde so ein bisschen. Ja, warte mal, ob es noch auf den Ponyfilm kommt. Wobei, ich muss auch sagen, mein Little Lobo. Das Lobo-Pony. Mein Lobo-Pony. Aber ich habe meine Meinung zu Lobo ja auch relativieren müssen, seit er regelmäßig da für den Spiegel schreibt. Was? Seit er regelmäßig für den Spiegel schreibt, habe ich auch ein positiveres Bild von Lobo, muss ich sagen. Ja, das scheint für den Spiegel. Ich lese den Spiegel ja nicht. Ja, aber ich krieg, das, immer in die Timeline getweetet irgendwie. Okay. Und ab und zu ist da echt was Sinnvolles. Gute Punkte. Ja. Ja. Hat mich dann auch überrascht. Aber man muss halt auch, Ideen von Personen trennen. Das ist, glaube ich, was wir alle lernen müssen. Genau, genau. Der ist auch nett. Der ja, bestimmt. Der ist unglaublich nett. Das ist total großartig. Und der ist, und der ist ein super Landschaftsmerkmal. Letztes Jahr saß ich im VIP-Bereich und so Typ, ja, wo bist denn du? Ja, hinter Lobo links, abbiegen. Ja, das ist die Antwort der deutschen Netzgemeinde auf die Google Maps Barke. Genau, genau, definitiv. So statt diesem roten Ballon, Bubble. Einfach so ein roter Iro. Das ist eine umgekehrte Träne, dieses Google-Ding. Naja, was habe ich noch geguckt? Ich habe am letzten Tag, glaube ich, noch Mercedes-Benz angeguckt. Und Bunz. Ja, ich verwechsel immer mit Philipp Banse. das wäre mal ein Format. Bunz und Banse. Bunz und Banse, das ist so wie Heug und Konstanze, kurz und klein. Wie viele Titel soll diese Sendung eigentlich haben? Ja, ich bin überfordert. Das ist großartig. Oh, ja. Ich lasse dich mal runterkommen, ich muss einen MS-Pro pullen. Du musst einen MS-Pro pullen? Ich muss einen MS-Pro pullern. Das war jetzt etwas mehr Information, als wir haben wollten. Ja, aber so ist das doch in diesen Podcasts immer. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben so ganz grundsätzlich mal ein ganz rundes Bild schon von der Republika soweit. Also mir fällt jetzt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel ein, muss ich ganz ehrlich zugeben. Außer, dass es im Großen und Ganzen totale mentale Überforderung für mich persönlich war. Einfach extrem viele Menschen, mit denen man sich unterhalten will und irgendwie so seine Zeit einteilen. Und Vor allem, was ich auch wirklich noch geil fand, ist, dass es einfach auch so eine irre Party ist. Ja. Ich ja. meine, die Talks gingen bis 8. 8, 9? Oder 10. Also sogar am letzten Tag um 8 und vorher um 10. Sowas. Und da war dann aber auch wirklich immer noch rappeldicke was los. Irgendwie der ganze Hof, 1000 Leute standen da irgendwie rum bis tief in die Nacht, bis 1 oder so. Das hat sich überhaupt nicht verstreut dann. Also auch noch am letzten Tag. Ja, also ich musste dann bin ich da los irgendwie um 8 oder so. Aber ich hatte so den Eindruck, die standen da auch noch irgendwie bis Mitternacht. Ja, nein, die standen dann noch bis 2. Dann standen sie noch weiter und ich bin ins Bett gegangen. Wann sind wir? Es ist schon tough. Ja, wir sind um 2 gegangen, ne? Ja, 2, da war auf jeden Fall noch voll. Ja, da war noch viel da. Und das ist auch so das Hauptding, das ich diesmal mitnehme, ist einfach so, da war meine Timeline und das war immer irgendwo innerhalb der nächsten 50 Meter jemand, den ich umarmen kann. Ja, weil ich den einfach toll finde und weil es ein netter Typ ist und weil ich dem sowieso auf Twitter folge. Ja. Und das war so die Erkenntnis, die ich diesmal mitgenommen habe und die für mich komplett neu war und die mich auch so ein bisschen überfordert, weil es einfach viel zu viele Menschen waren, mit denen man eigentlich viel mehr Zeit verbringen hätte wollen, aber es war halt irgendwie alles so gleichzeitig und aufeinander. Das ist ja auch so ein Seiteneffekt der Location irgendwie. In Kalkscheune, Fidischer-Palast, da hast du irgendwie so die Mitte irgendwie drumrum und kannst irgendwie da und dort hingehen und es verläuft sich. Mhm. Es muss sich auch verlaufen, weil einfach nicht der Platz ist. Und ums Gleisteig rum hast du irgendwie nicht wirklich was. Das ist ziemlich tot, so der Bereich. Also ich kenne Berlin ja nur wirklich nicht so gut, aber mir kam es jetzt nicht so vor, als wäre wahnsinnig viel los. Die Leute sind einfach dort geblieben und es war auch völlig okay, weil es war total angenehm, dort zu bleiben. Und deswegen ist es irgendwie so, man blieb da einfach, man konnte über diesen Hof laufen und hat irgendwie alle 5 Meter, ey, ja, hier, hallo, grüß dich, lange nicht gesehen. Und das war, fand ich positiv, weil ich einfach unglaublich viele Leute getroffen habe. So hat so ein bisschen dieses, komm, wir gehen nochmal irgendwie gemütlich in so eine Absturzkneipe und versacken dann noch irgendwie und stattdessen fährt man dann immer irgendwie völlig geflasht und relativ unbetrunken irgendwie von dieser Veranstaltung dann nach Hause. Unbetrunken nicht. ich zumindest. Aber also das war nochmal was anderes. Ich weiß noch nicht, ob ich das nur positiv finde oder ob mir so das Absturzkneipen Hinterzimmergerödel vielleicht doch ein bisschen fehlt, weil so in so lustigen Klüngelrunden dann doch sich irgendwelche Sachen dann nochmal entwickeln. Aber eigentlich sehr positiv. Ja. Ich kam mir so zwar so ein bisschen, ich habe auch geschrieben, ich kam mir irgendwie ein bisschen übermenscht vor immer abends Und jetzt so ein bisschen runterkommen, gerade wieder, ist auch nicht verkehrt. Nicht ganz alleine sein, sondern hier irgendwie so in einem Podcast sitzen, das tut eigentlich auch gerade gut, gerade ganz gut. Auch wenn es noch ein bisschen früh ist, aber. Das ist eine Premium-Zeit, 10 Uhr. Definitiv, ja, ja. Definitiv. Wir haben nur echte Fans sind gerade im Chat. Ja, also ich bin auch, also den Impact, den Tim mitbringt, allein dadurch, dass er irgendwie hier einmal retweetet, dann sind irgendwie morgens am Samstag in aller Herrgottsfrühe 200 Leute hier im Livestream. Nicht schlecht, Herr Specht. Das hat auch was mit euch zu tun. Ach ja, das ist eine Mischung. Flausch. Flausch für alle. Ich glaube aber so ganz grundsätzlich haben wir so einen ganz guten Bogen hinbekommen und es war mal eine ganz andere Sendung als sonst so. Genau, aber personell, inhaltlich. Kontrollverflauscht. Sondersendung. aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hat es. Und ich verabschiede mich dann bis nächste Woche und ihr müsst euch anders verabschieden. Ja. Jella hören wir auch sowieso wieder. Stimmt. Da kann man auch nochmal drauf hinweisen. Ponytime, ja, ist ja irgendwie jetzt dann demnächst wohl auch mit Livestream. Ich habe zumindest mal die Infrastruktur. Müsst ihr alle abonnieren. Wenn das klappt, dann ist es Montagabend. Ja. Da hört man mich klappt dann auf jeden Fall eure wieder. Kanäle hier. Ponytime.net. Ja. Ich habe gehört, ich soll auch irgendwann mal bei Ponytime zu Gast sein und da irgendwie über Gender Propender in Equestria irgendwie referieren. Du bist bestimmt eingeladen, ja. Ich bin bestimmt eingeladen und ich glaube, das wird irgendwie auch nochmal passieren. Mhm. Ich podcaste ja eigentlich gar nicht, ist mir gerade aufgefallen. Das ist schade. Das ist total schade, weil das einfach unglaublich Spaß macht, aber ich bin ja jetzt seit irgendwie fast einem Monat auch professioneller Berliner und früher oder später fängt man dann den Podcast an, also kann es auch noch sein. Halt, ja, dann kommst du in den Berliner Cluster jetzt. Ich komme in den Berliner Cluster, ja. Das wird auch passieren. Ich versuche ja die ganze Zeit schon, mich bei Wir müssen jeden einzuzecken, aber die wollen nur Leute, die nicht in Berlin wohnen. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber ja. Da haben sie aber keinen Track-Rekord in den letzten Sendungen zu. Die kamen alle aus Berlin. Ja. Ja. Aber wenn man nichts mehr zu empfehlen hat, dann sagt man am besten auf Wiedersehen und nicht bis nächstes Mal. Genau, so sieht's aus. Haben wir einen Rausschmeißer? Wir haben bestimmt einen Rausschmeißer, ich weiß also noch nicht welchen, wie immer. Aber wir haben was. Da wird schon rausschmeißen. Bohemian Rhapsody. Bestimmt. Bestimmt. Was ich schmeiß euch jetzt auf jeden Fall raus. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. I'm not a fan of puppeteers, but I have a nagging fear. Someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town. Wreaking anarchy and all it brings. I can't sit idly, no, I can't move at all. Catastrophe, played by a symphony, what a terrifying work of art. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Discord, I'm howling at the moon, and sleeping in the middle of a summer afternoon. Discord, what havoc did we do, to make you take your world away? Discord, are we a prey alone, or are we just a stepping stone for taking back the throne? Discord, we won't take it anymore, so take your tyranny away. In the middle of a summer afternoon. Discord, what havoc did we do to make you take our world away? Discord, are we a prey alone, or are we just a stepping stone for taking back the throne? Discord, we won't take it anymore, so take your tyranny away.